Als der letzte Glockenton verklungen war, der die Mitternacht in Prag ansagte, wurde auf dem jüdischen Friedhof am Grabe des großen Meisters der Kabbala, Simeon ben Yehuda, ein schwaches Licht angezündet, das 13 seltsame, weiß gekleidete Gestalten, angetan mit den rituellen Tunikas, die der Leviten beleuchtete. Eine raue Stimme, wie aus dem Grabe kommend, richtete sich an die Versammelten: »Ich grüße euch, die Auserwählten, die Vertreter der 12 Stämme Israels.« Und er fuhr fort: »Seid ihr bereit, die Verheißung in den kommenden 100 Jahren zu erfüllen?« Die Antwort war: »Ja, das sind wir.« »Sagt mir also, was ein jeder von euch darstellt.« Der Reihe nach sagten sie: »Shebet«, gleich Stamm, »Juda« aus Amsterdam, »Shebet Benjamin« aus Toledo, »Shebet Levi« aus Worms, »Shebet Manasse« aus Budapest, »Shebet Gad« aus Krakau, »Shebet Asser« aus London, »Shebet Issachar« aus New York, »Shebet Naftali« aus Prag, »Shebet Simeon« aus Rom, »Shebet Sebulon« aus Lissabon, »Shebet Ruben« aus Paris, »Shebet Dan« aus Konstantinopel. Der Direktor oder Inspektor, Radcliffe hat weder seinen Namen noch seine Herkunft bekannt gegeben, setzte sich dann auf den Grabstein, während die 12 Vertreter sich ihm näherten, um ihm leise das Geheimwort ins Ohr zu flüstern, das aus 7 Silben besteht und das ihnen dazu diente, in den Friedhof eintreten zu dürfen. Der erste, der das Wort ergriff, war der Vertreter des Stammes Levi. »Unsere Väter haben den Bund geschaffen, der alle 100 Jahre, in dem Jahre, das Jehova geweiht ist, die Auserwählten am Grabe des großen Meisters der Kabbala vereinigt. Seine Lehre sichert den Auserwählten die Herrschaft über die Welt zu, sowie die Macht über alle Generationen des Samens von Ismael, dem Ausgewiesenen. Seit mehr als 1800 Jahren hat das Volk Israel seinen Kampf für das Abraham verheißene Königreich unter Druck, Tod und Verfolgung aller Art geführt. Israel hat niemals auf seine Ziele noch auf seinen Kampf verzichtet. So wie Abrahams Volk über die ganze Welt verstreut wurde, wird die ganze Erde seine sein. Die Weisen unseres Volkes führen den Kampf seit Jahrhunderten. Israel wird aus seiner Niederlage wiedergeboren werden und die Macht, die es offen oder heimlich ausübt, ist schon sehr groß. Weil der Gott der Erde unser Gott ist, wenn alles Gold sich in unseren Händen befindet, wird die Macht es auch sein. Das Gold ist das neue Jerusalem, die Macht, die Rache, die Genugtuung, alles, was die Menschen fürchten und wünschen. Zum 5. Male versammeln sich an diesem Orte die Weisen des Heiligen Kreises, um unsere Pläne und Strategien festzusetzen. Seit 500 Jahren hat jeder neue Sanhedrin unsere Siege verzeichnet, dessen ungeachtet hat noch kein Jahrhundert uns so befriedigen können wie das vergangene. Seine Erfolge werben, weil die Freimaurer, eine kleine, aber gut ausgesuchte Truppe von Helden, alle erforderlichen Positionen des politischen, wirtschaftlichen und kulturellen Lebens erobert hat, um uns mit unwiderstehlichem Schwung an die Macht zu bringen. Deshalb wissen wir, dass der Augenblick der Herrschaft und der Verheißung schon sehr nahe ist, um sagen zu können: Unser ist die Zukunft. Die dunklen Zeiten der Gefahr sind schon vorüber. Die Fortschritte der sogenannten liberalen Kultur der heidnischen Völker sind der beste Schutz für unsere Herrschaftspläne. Wenn eine Nation es wagen sollte, uns entgegenzutreten, werden wir die ganze Welt alarmieren durch die Propaganda, die sich unter unserer Kontrolle befindet, und alle anderen Völker werden den Kampf gegen uns für Vandalismus halten, als ein Verbrechen gegen die Menschheit und die Kultur. Die Nation, die es wagen sollte, unverschämt zu werden, würde durch die mächtigen Mittel, über die das universale Judentum verfügt, zerstört werden. Und dies wurde 1868 geschrieben. Die Stimme desjenigen, der auf dem Grabstein saß, unterbrach: Prüfen wir doch jetzt einmal die Mittel, über die unser Volk auf den 7 Märkten verfügt. Sie sprachen der Reihe nach, zuerst der Vertreter des Shebet oder Stamm Ruben. Fold & Company, erklärte er, mit 20 Millionen Franken, man darf nicht vergessen, dass dies im Jahre 1851 geschah und die Währungen einen viel höheren Wert besaßen. A.J. Stern & Company mit 30 Millionen Franken, G.L. Halfen & Company 20 Millionen, Anton Schnapper 15 Millionen, Samuel von Haber 7 Millionen, J.E. Kann & Company 5 Millionen, H.J. Renach 7 Millionen Franken, Bischofsheim und U. Goldschmidt & Company 15 Millionen Franken. Weitere kleine Firmen kommen hinzu, mit zusammen etwa 80 Millionen, sodass das Kapital unseres Volkes alleine im heutigen Paris 200 Millionen Franken beträgt. Das bedeutet der 47. Teil der Schuld des französischen Staates, sagte der Vertreter des Chebet Levi. Das Haus Pereira und Mires, obwohl sie Maranen sind, gehört doch zu uns. Wir schätzen ihr Vermögen auf einige 30 Millionen. Es folgte die Vertretung Londons. Moses Montefiore 2 Millionen Pfund Sterling, Moses und Sohn, Bischofheim und Goldschmidt, Gebrüder Stern 4 Millionen, R. Raphael und Sohn 800.000 Pfund, Louis Cohen und Sohn 500.000, Samuel Montagu 500.000, die kleineren Häuser der City verfügen zusammen über mehr als 4 Millionen, was ein Total von 11 Millionen für London ergibt. Es war nun der Vertreter Wiens an der Reihe. Moritz Königswarter besitzt 14 Millionen Gulden, H. Todeskurs 15 Millionen, M. L. Biedermann und Co. 1,5 Millionen, F. Russi und Co. 1,5 Millionen, Eduard Wiener 1,5 Millionen, Ludwig Ladenburg 3 Millionen, Friedrich Schei 2,5 Millionen, Leopold Epstein 3 Millionen, die kleineren Häuser dazugerechnet, verfügen wir in Wien über 61 Millionen Gulden, das heißt 152 Millionen Franken. Die öffentliche Schuld beläuft sich auf 2.268 Millionen Gulden. Im Falle des Konkurses würde sich unser Vermögen verdoppeln. Es folgte Berlin. S. Bleichröder 1 Million, Mendelssohn und Co. 1 Million, A.C. Plaut 1 Million, S. Herz 1 Million, N. Reichenheim und Sohn 2 Millionen, Liebermann und Co. 2 Millionen, Hermann Gerson 1,5 Millionen, M. E. Levi 1,5 Millionen, Joel Meyer 1,25 Millionen, Moritz Güterbrook 3,25 Millionen, Louis Hies 1,5 Million, schließlich die kleineren Häuser zusammen 10 Millionen. Insgesamt verfügt man über 24 Millionen Taler oder 90 Millionen Franken. Auf diese Weise befindet sich der 12. Teil der öffentlichen Schuld in unseren Händen. Die Summe ist noch klein, wir werden sie aber erhöhen mittels Beziehungen und weise geplanten Ehen zwischen den Goi Hoers und den Goyims.